alle Frauen gehen heute in die Stadt. Von dem Morgengrauen bis zum Rand der Nacht. Sie haben die Arbeit. Sie haben die Arbeit. Die Männer und alle Frauen gehen heute in die Stadt. Von dem Morgengrauen bis zum Rand der Nacht. Sie haben die Arbeit. Sie haben die Arbeit. Die Arbeit.